Wir starten mit dem Novalis-Quartett und dem Stück Zwischen Tag und Traum von Christoph Wünsch. Zwischen Tag und Traum, das war von Christoph Wünsch, ein Stück für zwei Violinen, Viola und Cello, der Auftakt zum Concerto Barbarese auf Bayern 2, gestaltet vom Novalis Quartett. Nach den Streichern folgen die Bläser, hier die vier Saxophone des Akademiequartetts mit Nachtgedanken, die sich Dieter Bohwen gemacht hat. Die drei Sätze hat er überschrieben mit Berceuse, Elegie, Vision und Notturno Lamento. Thank you.

Musik von Dieter Buwen, das waren seine Nachtgedanken für Saxophonquartett, interpretiert vom Akademiequartett 1991 in Nürnberg bei den Kollegen im Studio Franken. Nur wenige Jahre später waren dort die Musiker des Ars Nova Ensembles zu Gast mit einem Stück von Werner Haider, dem Panorama für einen Jazzklarinettisten und 6 Kammermusiker. Werner Haider, in Fürth geborener Komponist, Dirigent und ab 1968 Leiter des Ars Nova Ensembles Nürnberg. Mitte der 90er Jahre nahm er im Studio Franken sein eben gehörtes Panorama auf für einen Jazzklarinettisten und 6 Kammermusiker. Mit dabei waren unter anderem der Flötist Karl Schicker und Ernst Gröschel am Klavier. Sein Text inspirierte schon vor über 200 Jahren die Komponisten Clemens von Brentano und der Spinnerin Nachtlied. Sie hören eine neuere Vertonung für Chor a Cappella, eine Vertonung von Rolf Rudin, gesungen vom Musiker Viva Chor Bamberg unter Fritz Braun. Der Musiker Viva Chor Bamberg sang Rolf Rudins Vertonung von Clemens von Brentanos Der Spinnerin-Nachtlied. Die Leitung hatte Fritz Braun. Weiter geht es im Concerto Bavarese mit dem ebenfalls fränkischen Komponisten Wilfried Jentsch. Von ihm hören Sie das Auftragswerk für die Groupe de Musique Expérimentale de Bourg, für die er den Zyklus Paysage schrieb. Der nächste Ausschnitt ist für Bassflöte und Zuspielband und das Solo spielt Karl Schicker. Thank you. Thank you. Thank you. Karl Schicker Bassflöte und Wilfried Jentsch mit dessen Ausschnitt aus den Paysage für jeweils ein Soloinstrument und Zuspielband. Die letzte gute halbe Stunde im Concerto Bavarese teilen sich mit Herbert Hechtel und Wilhelm Heinrich Vielhaber, noch zwei Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihre Aufnahmen sind aus den 80er bzw. 90er Jahren, wie Vielhabers Klarinettenquintett, das 1994 auch im Studio Franken aufgenommen wurde, mit Edgar Eichstätter, Wolf-Dieter Vollmann und Martin Pietz. Thank you. Thank you. Edgar Eichstätter, Wolf-Dieter Vollmann und Martin Pietz waren mit dabei in den beiden Sätzen aus dem Klarinettenquintett von Wilhelm Heinrich Vielhaber. 2014, vor genau 10 Jahren, starb Herbert Hechtel. Der gebürtige Ansbacher hatte in München studiert und schrieb über 50 Solo-, Kammermusik- und Orchesterstücke in verschiedensten Besetzungen. Eines seiner Klavierstücke, A New Morning, spielt der Pianist Peter Sauermann. Thank you. Thank you. Der Pianist Peter Sauermann mit Herbert Hechtels Stück A New Morning.